Zum Tag des Kampfes gegen den US-Imperialismus, 25. Juni, fand am 22. Juni am Denkmal für Versenkung des US-Aggressionsschiffes General Sherman eine Veranstaltung der Arbeiter und Gewerkschaftler statt. Die Funktionäre der betreffenden Bereiche und des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas, die Arbeiter und Gewerkschaftler, nahmen an der Veranstaltung teil. Die Redner betonten, die US-Imperialisten seien wahrhaft die Barbaren in Menschengestalten und die bösen Erzfeinde, mit denen man unter einem Himmel nicht leben könne. Obwohl es viele Jahre vergangen seien, werde der Wille des koreanischen Volkes zur Vernichtung der US-Imperialisten mit der Zeit immer glühender.